Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag hier am 21. April auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Ja, dadurch, dass wir nicht mehr so häufig senden, läuft manchmal eine Menge auf. Wir werden heute in einem großen Galopp durch den April reiten, und zwar berichten wir von Berliner Straßen und ihren Protesten, und wir werden zurückgehen bis zum 5. April und aushören mit einem Ausblick auf den 24. April. Am 5. April gab es ein Gedenken an Burak Bektas, der heute am 5. April vor 9 Jahren ermordet wurde in Berlin-Neukölln. Es gab dort eine Gedenkdemo, weil der rechte rassistische Hintergrund nach wie vor von der Polizei geleugnet wird und nicht untersucht wird. Es gab eine Demonstration der Liebigstraße 34, die ein halbes Jahr nach ihrer Räumung deutlich gemacht hat, dass sie lebt und dass sie weiter gegen Gentrifizierung und Verdrängung kämpft. Von da hören wir etwas. Dann gab es die Roma-Day-Parade am 10. April. Und das ist eine große Geschichte, die wir leider nur unzureichend hier anreißen können in der Sendung. Aber wir wollen natürlich darauf eingehen, die unheimliche Verbrechen, die Nazi-Deutschland gegen die Communities der Roma und Sinti begangen hat und die in ihrer Wirkung bis heute anhalten. Und dann blicken wir voraus auf den 24. April, den kommenden Samstag, 67. Geburtstag des Radiokolumnisten Mumia Abu-Jamal, der auch seit 1981 ein politischer Gefangener ist, inzwischen schwer erkrankt ist, haftunfähig ist, eigentlich sofort freigelassen werden müsste. Aber das scheint sich nicht so einfach darzustellen, wie ein Mensch das manchmal hofft. Auf jeden Fall gibt es eine große Kundgebung in Berlin, zeitgleich zu, ich würde sagen, ungefähr 20 anderen Veranstaltungen in Großstädten der USA und Europas und Mexiko und vielen anderen Ländern auch. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Es ist also ein großer Aktionstag Freiheit für Mumia Abu-Jamal. Und das hört ihr hier gleich in der Sendung. Dazu etwas ausgesuchte Radaumusik. Los geht's. Ich hoffe, euch gefällt's. Am 5. April 2021 gingen in Südneukölln ca. 200 Menschen auf die Straße, um an den 9. Todestag von Burak Bektas zu erinnern, der dort von einem rassistischen Mörder ermordet wurde. Wir haben ein paar Eindrücke von der Kundgebung hier für euch vorbereitet. Burak ist vor 9 Jahren ermordet worden. Er hat hier in dieser Nachbarschaft gewohnt. Der Mord wurde bis heute nicht aufgeklärt. Seine Familie leidet immer noch darunter. Zeigt euch solidarisch und lasst sie damit nicht alleine. Seit Jahren verüben Neonazis Anschläge in Neukölln. Die Polizei hat diese bisher nicht aufgeklärt. Das dürfen wir nicht einfach passieren lassen. Auch auf den Gedenkort für Burak wurden 2 Anschläge verübt. Liebe Nachbarinnen, unterstützt uns. Besucht den Gedenkort, schützt ihn vor weiteren Anschlägen. Der Mord an Burak. Am 5. April 2012 schoss ein unbekannter, weißer, älterer Mann auf eine Gruppe Jugendlicher, die sich in der Nähe des Krankenhauses Neukölln unterhielten. Der 22-jährige Burak Bektasch wurde dabei getötet. Seine Freunde Jamal A. und Alex A. lebensgefährlich verletzt. Der Täter entfernte sich ruhig vom Tatort und verschwand im angrenzenden Wohngebiet. Die Tat erinnert an eine Hinrichtung. Es gab zwischen den Jugendlichen und dem Täter keinen Wortwechsel. Sie standen in keiner Beziehung zueinander. Ein persönliches Motiv kann ausgeschlossen werden. Die rassistische Mordserie des NSU wurde wenige Monate vor dem Mord an Burak bekannt. Handelte es sich um eine Nachahmungstat? War Rassismus das Motiv? Die Tat wurde bis heute nicht aufgeklärt. Warum? Wir haben begründete Zweifel an der Ernsthaftigkeit der bisherigen Ermittlungsarbeit. Der Mord an Luke Holland. Am 12.09.2015 wurde Luke Holland in Neukölln erschossen. Lukes Mörder, Rolf Zielinski, ist ein Nazi. Bereits im Zusammenhang mit dem Mord an Burak gab es Hinweise von Zeuginnen auf Rolf Zielinski. Die Eltern von Luke, Rita und Phil Holland, sagten, wäre im Mordfall Burak intensiver ermittelt worden, sind vor allem auch die Spur zu Rolf Zielinski, könnte Luke auch heute noch am Leben sein. Die Mutter von Luke, Rita Holland, konnte den Tod ihres Sohnes nicht verwinden und nahm sich am 21. Oktober 2019 das Leben. Zielinski ist auch für ihren Tod verantwortlich. Rechte Taten in Neukölln. Neukölln ist seit Jahren Schauplatz einer Serie rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalttaten. Brandanschläge, Nazischmierereien, Bedrohungen, gestohlene Stolpersteine, Veröffentlichung von Feindeslisten. Erst vor wenigen Monaten wurde wieder ein Farbanschlag auf den Gedenkort für Burak verübt. All diese Taten werden nicht aufgeklärt. Betroffene werden nicht geschützt und nicht ernst genommen. Wir fordern Aufklärung. In den letzten Monaten wurde von Kontakten eines Polizeibeamten zu den Verdächtigen der Anschlagsserie berichtet. 2 Staatsanwälte mussten wegen des Verdachts auf Gefangenheit versetzt werden. Ein Polizist der Sonderermittlungsgruppe Rex in Neukölln beteiligte sich an einem gewalttätigen rassistischen Angriff auf einen Geflüchteten. Bei all diesen Verstrickungen wundert es uns nicht, dass die Taten nicht aufgeklärt werden. 2 sogenannte Sonderermittlerinnen wurden eingesetzt, um die Ermittlungsarbeit zu überprüfen. Ihr Zwischenbericht zeigt, dass ihre Arbeit nichts zur Aufklärung und Beendigung der extrem rechten Anschlagsserie beitragen wird. Das vorhandene Problem in den Ermittlungsbehörden wird darin geleugnet. Für die Betroffenen ist das ein unerträglicher Umgang mit der Situation. Wir fordern deswegen weiter einen unabhängigen Untersuchungsausschuss. Wir fordern ein Ende der Straflosigkeit. Wir wollen, dass dieser rechte Terror aufhört. Es ist notwendig, dass wir Druck auf Politik und Behörden ausüben. Rechte, rassistische und antisemitische Gewalttaten müssen aufgeklärt und verhindert werden. Soweit dieser Beitrag der Initiative in Gedenken an Burak Bektasch. Wurde auf einer Demonstration am 5. April, dem 9. Todestag von Burak Bektasch, in Südneukölln gehalten. Wenn ich nach Hause komme, sitzt ein alter Typ. Der meint, er wäre mein Vater. ist nur manchmal und dann reden wir nicht viel. Doch wenn wir reden, sagt der Junge, aus dir wird mal nicht viel. Alles, was du anfängst, hörst du gleich wieder auf. Du kannst doch nie eine Familie ernähren, kriegst auch keine Braut. Du musst arbeiten, du musst schuften, so wie ich. Ich will nicht wann, was mein Alter ist. Ich möchte aufhören und fallen auf das Geld. Ich weiß, wenn das so weitergeht, dann bin ich fertig mit der Welt. Arbeit macht das Leben süß, so süß wie Maschinenöl. Ich mach den ganzen Tag nur Sachen, die ich gar nicht machen will. Ich möchte gern mal meinem Chef die Möbel gerade ziehen. Doch ich krieg die Faust nicht aus der Tasche hin, was mehr als ich will. Ich möchte am liebsten abhauen, wenn zu Hause wieder kracht. Ich warte jeden Montagmorgen schon auf Freitagnacht. Doch mein Alter sagt, du musst arbeiten, du machst schon so wie ich. Ich will nicht wann, was mein Alter ist, nee. Ich will nicht wann, was mein Alter ist. Ich möchte aufhören und weinen auf das Scheißgeld. Ich weiß, wenn das so weitergeht, dann bin ich fertig mit der Welt. Arbeit macht das Leben süß, süß wie Maschinenöl. Ich mach den ganzen Tag nur Sachen, die ich gar nicht machen will. Ich möchte gern mal meinem Chef die Möbel gerade ziehen. Doch ich krieg die Faust nicht aus der Tasche, hey, weiß ich mehr, was ich will. Ich möchte am liebsten abhauen, wenn zu Hause wieder kracht. Ich warte jeden Montagmorgen schon auf Freitagnacht. Doch mein Alter sagt, du musst arbeiten, du musst schuften, so wie ich. Ich will nicht warnen, was mein Alter ist, nee. Ich will nicht warnen, was mein Alter ist. Ich möchte aufhören und pfeifen auf das Scheißgehen. Ich weiß, wenn das so weitergeht, dann bin ich fertig mit der Welt. Vor über einem halben Jahr wurde die Liebesstraße 34 geräumt. Das queerfeministische, anarchistisch organisierte Haus war ein weiteres Opfer der rot-rot-grünen Erfüllungsgehilfe für Kapitalistinnen und Spekulantinnen, die mit Wohnraum eben viel Geld machen wollen und anders als viele, viele Wahlkampfversprechen der letzten Jahre und wahrscheinlich auch der, die wir bald im Sommer wieder hören werden, sind sie im Zweifel immer an der Seite derer, die ihre Kapitalinteressen gegen die Menschen in dieser Stadt durchsetzen wollen. Die Räumung ist bereits ein halbes Jahr her und das nahm vor zwei Wochen am dem Halbjahrestag sozusagen Menschen zum Anlass zu demonstrieren und zwar von der Liebigstraße 34, Ecke Riga-Straße hin zu einem Gelände, was bis vor kurzem von vielen obdachlosen Menschen bewohnt wurde, was unter fadenscheinigen Vorwänden ebenfalls geräumt wurde, um der Baustelle für die Coral World, ein großes Luxusunternehmen, das dort Tiere zur Schau stellen möchte und damit viel Geld verdienen möchte, weichen musste. Anders als der ABB, vor allem das Inforadius gemeldet haben, waren es nicht einige Dutzend, die den Verkehr in Friedrichshain zu dieser Zeit lahmlegten, sondern es waren 400 bis 600, würde ich sagen, die dort gelaufen sind. Aber in diesen Tagen scheinen alle irgendwie gewillt zu sein, Wahlkampf zu machen und irgendwelche Interessen zu stützen. Innensenator Geisel möchte sich ja an der Riga-Straße profilieren. Sein Vorgänger hat es das Amt gekostet. Wollen wir mal schauen, wie es mit Geisel läuft. Jetzt auf jeden Fall ein paar Originaltöne von dieser Kundgebung. Als erstes ein Beitrag von der Liebigstraße 34 selbst. Die lebt nämlich, die ist sehr wütend und das aus gutem Grund. Und das hören wir jetzt. Anschlag auf die Ringbahn, der diese Tage lang aus dem Letztendlich haben wir dennoch ein globales Symbol des anarchischen Queerfeminismus verloren. Aber 6 Monate später leben die Ideen der Liebigs dennoch weiter. Zum Beispiel in Bissel, dann Fronte nach der Entführung und Ermordung von Sarah Everard durch einen Polizist der Metropolis, die Wut weltweit ihr Arsenal an Repression gegen emanzipatorische und revolutionäre Bewegungen zu stärken. Neue Bullengesetze gegen Versammlungsrechte werden in Großbritannien und Frankreich vorgeschlagen und in Griechenland verabschiedet. Hausbesetzungen und autonome Räume in Athen, Ljubljana und Berlin werden geräumt. Antifas und die anarchistische Bewegung werden in den USA zur Terrororganisation erklärt, während das gleiche Narrativ in Barcelona zur Verhaftung von 8 Anarchistinnen nach den Protesten gegen die Inhaftierung von Pablo Hasél führte. Als physischer Raum gibt es die Liebe 34 jetzt zwar nicht mehr, aber unsere Ideen und unsere Solidarität sind gerade deshalb so widerstands- und anpassungsfähig, weil sie nicht auf Eigentum beruhen. Der Kapitalismus, der mag uns lehren, dass der Wert eines Hausprojekts das Haus ist. Aber wir wissen und wir erleben, dass er weit darüber hinausgeht. Die Liebig 34 ist nicht nur das Haus in der Liebigstraße 34. Sie ist das, was die Menschen daraus gemacht haben. Die Räumung des Hauses ist zwar ein Verlust, weil die BewohnerInnen ihr Zuhause verloren haben und weil wir als Gesellschaft diesen Raum verloren haben, aber es ist keine Niederlage. Das Kollektiv Liebig 34 mag vielleicht in den Mauern dieses Hauses gegründet worden sein, aber es braucht sie nicht, um zu existieren. Es lebt weiter und so auch all das, wofür die Liebig 34 steht. Kulturelle Praxis und politische Organisierung brauchen vielleicht einen materiellen Raum, aber Ideen nicht. Unsere Vision, die leben weiter und so auch unser Kampf. Liebig 34 ist überall, weil sie auch überall gebraucht wird. Liebig 34 wird niemals sterben, weil sie immer gebraucht werden wird. Sollten die staatlichen Behörden glauben, uns zum Schweigen bringen zu können, indem sie uns zu Boden prügeln, dann vergessen sie, dass genau das der Grund ist, warum wir überhaupt kämpfen. Umso härter sie uns behandeln, desto härter werden wir zurückschlagen. Weil es eben nicht nur um ein bestimmtes Haus geht, sondern weil es um den Grund geht, warum es seinen Menschen entrissen wurde. Nein, weil es um die Eigentumsverhältnisse an sich geht. Weil es um unsere gesellschaftlichen Strukturen als Ganzes geht. Wie sollten wir nach solch einem Akt der Gewalt dennoch schweigen? Wie können wir es jemals einfach so lassen, wenn es um unsere Lebensbedingungen geht? Politische Arbeit ist kein Hobby. Es ist der Kampf für ein besseres Leben. Alles, was wir tun, ist gesellschaftliche Interaktion. Also, warum sollte es uns jemals nicht mehr wichtig sein, wie die gesellschaftliche Ordnung ist? Es kann uns niemals egal sein. Und deshalb müssen wir wieder aufstehen. Wir können es uns nicht leisten, stehen zu bleiben. Lasst uns wieder deutlich machen, was wir wollen. Lasst uns ihnen wieder zeigen, dass wir ihre Gewalt nicht hinnehmen werden. Lasst uns in der Offensive bleiben. Liebig 34 lebt! Ihr hört Radioaktiv Berlin mit einem Bericht von der Demonstration, die vor 2 Wochen stattfand, halbes Jahr nach der Räumung der Liebigstraße 34. Ein weiteres Kollektiv, was gerade zwangsgeräumt wurde und eine ähnliche gewalttätige Erfahrung machen musste und wo die Geschichten sehr, sehr vergleichbar sind und der Senat sich wieder zum Büttel gemacht hat für die Macht der Reichen. Das ist das Kneipenkollektiv Meuterei aus Kreuzberg und die haben dort auch gesprochen. Solidarische Grüße aus dem Reichenberger Kiez. Es ist über 2 Wochen her, dass ein Großaufgebot an Bullen dem Meuterei-Kollektiv die Räume entrissen hat. Darüber sind wir traurig und wütend. Dennoch werden wir weiter kämpfen und durch die vielen verschiedensten Solidaritätsbekundungen gestärkt und ermutigt weiterhin widerständig bleiben. Wir werden zurzeit oft gefragt, was wir nun machen und wie es weitergeht. Diese Frage können wir leicht beantworten. Wir machen weiter. Wir werden mit euch zusammen Widerstand leisten gegen alle Immobilienspekulanten, aber auch geht unser Widerstand und unsere Wut gegen alle Helferinnen der Immobilienfirmen, die Parteien und die Bullen, die immer wieder gerne dem Kapital helfende Hände entgegenstrecken, um gegen selbstverwaltete Orte vorzugehen. Parteien tun immer vor Räumungen so, als ob ihnen die Hände gebunden sind und sie nichts machen können. Doch sie sind und bleiben Teil dieser kapitalistischen Vorgehensweisen. Die Bullen sind immer schon die Feinde von selbstverwalteter Nachbarschaft und sie sind schon immer der Freund und Helfer von Immobilienkonzernen und rechter Presse, wie wir auch bei der Räumung der Reichenberger Straße 58 sehen konnten. Hier wurden direkt nach der Räumung Nazis in die Räume gelassen und auch noch Material zur Verfügung gestellt. Dies und auch das martialische Vorgehen der Bullen gegen Proteste und Nicht-Nazi-Journalisten zeigt uns immer wieder, dass es keine Einzelfälle sind, sondern die Bullen an sich das Problem sind. Wir werden also weiter gegen Immobilienkonzerne und deren Helferinnen kämpfen und wir werden weiter für unsere Selbstverwaltung, unsere Utopien und unsere Träume kämpfen. Ob Padovic, Nenadic oder Piers Global, die perfide Vorgehensweise dieser Immobilienspekulanten ist ähnlich. Durch etliche Briefkastenfirmen, Steuerbetrügereien und skrupellosem Gewissen verdienen sie mehr und mehr Geld. Dieses Geld nutzen sie wieder und wieder, um weiterhin durch Spekulation und Verdrängung ihren Profit zu steigern. Vieles ist über die Machenschaften von Immobilienkonzernen schon an das Tageslicht gekommen. Doch können wir uns gewiss sein, dass dies nur die Spitze vom Eisberg ist. Durch verzweigte Konzernstrukturen werden Häuser gekauft, verkauft und aufgeteilt, bis niemand mehr genau weiß, welche ganzen Firmen und Personen hinter den Machenschaften stecken. Was wir machen können, ist, immer wieder auf Konzerne aufmerksam machen und sie immer wieder durch verschiedenste Aktionen ans Licht bringen. Auch sollten wir immer wieder aufzeigen, dass jede Räumung ihren Preis hat und die geräumten Projekte Risikokapital bleiben. Sie nehmen uns unsere Räume, aber nicht unsere Träume. Liebig 34 lebt, das Syndikat lebt, Meuterei lebt und wir alle bleiben widerständig. In unmittelbarer Nähe der vor einem halben Jahr geräumten Liebigstraße 34 ist das Hausprojekt Riegerstraße 94 das Lieblingshassobjekt von Berliner Medien, Innensenator Geisel, der CDU, der AfD und wahrscheinlich sonst noch vielen anderen. Die haben ständig Probleme, die ihnen vor die Tür gekippt werden und sie sind entschlossener als viele andere Mieterinnen, sich das nicht gefallen zu lassen. Auch die haben dort geredet und den Beitrag, den hört ihr jetzt. Freundinnen und Gefährtinnen, vor einem halben Jahr haben wir unsere Nachbarinnen und mit ihnen einen wichtigen Raum feministischer Organisierung verloren. In diesem von langer Hand geplanten und vorbereiteten gemeinsamen Angriff des kontrollwütigen Staates, seines faschistoiden Bullenapparats und des profitgeilen, rücksichtslosen Kapitalistendrecksstücks Padovic sehen wir die Bestätigung, dass eine Verbreitung solch sichtbarer und zugänglicher feministischer Selbstorganisierung und radikaler Positionierung im stadtpolitischen Themenfeld und der Eigentumsfrage, die Kontrolle des Staates über unsere Leben und den etablierten Gesellschaftsvertrag ins Wanken bringen würde. Das patriarchale Joch muss zerschlagen werden, um eine befreite gemeinsame Zukunft aufbauen zu können. Die Definitionsmacht über unsere Körper und unser Leben liegt bei uns. Das für die kapitalistische Dominanz aufgebaute moderne Patriarchat und das Bestreben, Frauen zu beherrschen, ihre Arbeit zu entwerten, ihre Solidarität zu zerschlagen und sie abhängig zu machen, müssen wir als einen Hauptgegner erkennen und attackieren, statt sie als Nebenwidersprüche abzutun. Das gewaltsame Herbeiwünschen einer binären Geschlechterdefinition und Trennung dient einzig und allein der Aufrechterhaltung der über den Frauen aufgebauten hegemonialen Macht. Die Gewalt und Unterdrückung der Flinters, die Flinters alltäglich erfahren, sind der reißende und beißende Arm des Gesellschaftssystems, das jeden Tag gegen uns kämpfen muss, um sich in Sicherheit zu wiegen. Sei es die heteronormative Zweierbeziehung oder der kommodifizierte, liberal eingenommene Konsum von Partnerinnen, der kriechende, kalte Einfluss von Patriarchat und Kapitalismus findet auch in unseren innigsten Momenten Boden, den er vergiften kann, wenn wir unsere eigenen Perspektiven nicht hinterfragen und uns gemeinsam Werkzeuge zurechtlegen, um den Einfluss der Gesellschaft auf uns, also unsere Sozialisierung, zu verstehen und zu dekonstruieren. Wir brauchen radikalen Feminismus in unserem Alltag. Die Liebig 34 war ein Raum, in dem versucht wurde, sich diesem Anspruch zu stellen. Wie unsere vier Freundinnen aus der Liebig 34 im Aufruf zum heutigen Tag sagten, diese Vision lebt weiter und sie muss überall sein, denn sie wird überall gebraucht. Auch deswegen wurde die Liebig 34 geräumt. Der Kampf um die Stadt ist auch ein Kampf um die Vorherrschaft über unsere Leben und die Definition unserer Gesellschaft. Viele große Worte wurden schon zum Ausverkauf der Stadt und der Verdrängung der Pegasierten und derer, die sich der dominanten Strukturierung des Lebens widersetzen, geschrieben und gesprochen. Wir befinden uns in einem umkämpften Raum, der seit seiner Entstehung schwankt zwischen der Selbsterfüllung der Bedürfnisse der Menschen, die in der Stadt nach einem Leben suchen, und dem Streben der Herrschaftssuchenden nach Kontrolle dieses Ballungszentrums. Alle Machtinstrumente werden kontinuierlich ausgebaut und verschärft, um die Überhand zu behalten über die Definition des Stadtraums, über die Organisierung unseres gesellschaftlichen Lebens, die Bestimmung unserer Entscheidungsfreiheit. Ob schleichende Unterwanderung oder Welle nach Welle des gewaltsamen Eingriffs, die Stadt versucht uns zu kanalisieren, unsere Füße einzubetonieren und uns gleichzeitig das Fundament unter den Füßen wegzugraben, uns mit Mauern und Gittern zu teilen. Gleichzeitig bleibt sie doch auch gerade wegen ihrer Konzentration und Ansammlung verschiedener Menschen mit ihren Vorstellungen und Ideen und der fragilen Ansammlung von Macht und Knotenpunkten des Kapitalismus so ein wichtiger Bewegungs- und Aktionsraum. Immer wieder verlieren wir Raum und Strukturen und müssen neue Wege finden, ohne dabei ein fernes Ziel gesellschaftlicher Befreiung aus den Augen zu verlieren. Mit dem Frühling kommt eine neue Offensive unserer Feinde, gewonnenes Terrain zu sichern und Neues zu erobern. In der 2017 geräumten alten Teppichfabrik zieht sich der neue Bürokomplex in die Höhe. Vor wenigen Wochen wurde die Meuterei in Kreuzberg geräumt. Der Jugendraum Potze ist weiter akut bedroht. Für die Riga 94 ist es nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Angriff kommt. Es ist auf jeden Fall mit einem Räumungsversuch zu rechnen. Der Köpi-Wagenplatz soll weichen für eine Umstrukturierung des gesamten Blocks. Andere sind von der nahenden Autobahnerweiterung bedroht. In der kaum geräumten Bucht wird der Boden ausgehoben und mit dem Fundament für Coral World und dem neuen Bebauungsplan die Vertreibung des letzten Widerstands aus diesem reichen Ghetto zu sichern. Wir werden weiter angegriffen und werden gleichzeitig zu einer Bewegung heranwachsen müssen. Aus Debatten muss Veränderung werden, aus solidarischer Kritik ein Zusammenwachsen. Die Ausbeutung und Unterdrückung betrifft auch dich, Nachbarin. Freie Menschen gibt es nur, wenn wir für die Freiheit aller Menschen kämpfen. Die Zukunft ist Anarchie. Anarchie ist jetzt handeln, jetzt konsequent sein, jetzt so leben, wie wir es für alle wünschen. Gegen die Stadt der Reichen, gegen das Patriarchat, für die Zerlegung des Bestehenden. Freundinnen und Freunde, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Bereiten wir uns gemeinsam vor auf Wochen der Belagerung kollektiver Momente, nächtlicher Sirenengewitter, Rauch und Feuer. Momente der Defensive und Mutlosigkeit wollen bald von Momenten des Angriffs, der Freude und Tränen durchbrochen werden. Seien wir zärtlich und achtsam unter uns, doch beharrlich und aggressiv gegen unsere Gegnerinnen. Auf neue explosive Begegnungen und gemeinschaftlichen Rückhalt in unseren Kämpfen. Die Moderatorin der Demo fügte dem noch einige Worte hinzu. Vor einiger Zeit wurde ja die Sau des Brandschutzes durchs Dorf getrieben, sprich es wurde versucht, mit Schäden, die die Polizei bei ihren Überfällen selbst im Haus verursacht hat, hinterher eine nicht sichere Bewohnbarkeit des Hauses festzustellen. Hört selbst. Auf 94 rübergucken. Ich meine, wochenlang wird hier über eine Brandschutzbegehung diskutiert, die schon eigentlich stattgefunden hat. Und es wird einfach so getan, als wäre das Haus eine riesige Todesfalle. Ganz so, als hätten die Leute im Haus Bock drauf, sich selbst in Gefahr zu bringen. Aber ich sag euch was. Innensenator Geisel, der sitzt seit Wochen mit hochrotem Kopf in seinem Büro, weil er 100.000 Euro verbraten hat für einen nicht stattfindenden Bulleneinsatz. Und auch hier sieht man wieder, dass es dem Innensenator gar nicht um das Wohl und den Brandschutz der BewohnerInnen geht, sondern einfach nur um eine schnelle Räumung der Riga 94 zur vermeintlichen Befriedung des Kiezes. Wir können dazu aber ganz klar sagen, schon Frank Henkel ist hier gescheitert, mit solchen billigen Tricks die Räumung der Riga 94 zu erzwingen. Und dem Senator Geisel, dem wird es ganz genauso ergehen. Das Vorgehen des Senats, das zeigt uns einfach nur, dass es scheißegal ist, ob es ein schwarzer oder ein roter Innensenator ist. Denn am Ende des Tages setzen alle nur ihre schäbigen Kapitalinteressen durch. Und sei es nur von einer fragwürdigen Investmentfirma wie Lafon, die nicht mal einmal der richtige Eigentümer der 94 ist. Das alles zeigt uns, dass wir die verfehlte Stadtpolitik in Berlin einfach nicht länger hinnehmen können. Wir müssen gegen diese ganze Gesamtscheiße auf die Straße gehen. Denn es geht nicht nur um ein Projekt. Es geht um die ganze verdammte Stadt. Wir werden so lange weitermachen, bis das Recht auf Wohnen wieder mehr wert ist als das Recht auf Profit. In dem Sinne, Leute, stellt euch schon mal auf. Wir gehen gleich los. Gegen die Stadt der Reichen. Gegen die ganzen bedrohten Projekte. Gegen die Scheißräumung der Liebe 34. Ja. Am 8. April versammelten sich ca. 350 Menschen im Tiergarten an dem Denkmal für die Opfer des Nazi-Terrors unter den Roma und Sinti. Und es gab eine Menge Redebeiträge und Musik. Und ich habe mal ein paar Gedanken, die ich dort gehört habe und aufnehmen konnte, hier zusammengestellt. Und das hört ihr jetzt. An diesen wunderbaren Erinnerungsort, der mit unsichtbaren Fäden verbunden ist, mit den drei anderen, dem Mahnmal für die ermordeten Juden Europas, dem Gedenkort für die ermordeten Homosexuellen und dem Ehrenmal für die sowjetischen Soldatinnen, hier heute stehen zu dürfen und etwas zu sagen, ist mir große Freude und Ehre. Jeder der vier genannten Orte steht für eine Gruppe von durch Faschismus und Völkermord zu Tode gekommenen Menschen. Unzählige, alle verschieden und alle gleich in ihrem unsagbaren Leid. Doch es geht nicht um bombastische Zahlen. Jede Aufzählung beginnt mit 1. Und nur wer so zählt. 1 und 1 und 1. Und bei jedem 1 eine Pause macht und ein lebendiges Gesicht vor seinem inneren Auge hat, der erinnert sich. Alle, derer wir hier gedenken, die haben gelebt und wollten es weiter tun. In Frieden, in Freiheit, in Würde. Haben Dinge verschusselt und Dinge vollbracht, waren zerbrechlich und wurden zerstört. Für mich ist dieser Ort derjenige, an dem all das zu atmen ist. Es ist ein stiller Ort, an dem ich ein Wasser umkreisend, in dem eine Blume schwimmt, je nach Jahreszeit, die Toten finden kann. Hier kann ich als lebender jüdischer Luftmensch meine toten Brüder und Schwester als einen Teil erleben. Ich brauche diesen Ort. Wir alle brauchen ihn. Aber ganz besonders brauchen ihn diejenigen, die nun alles zerstören wollen, deren Gedächtnis so kurz reicht, und deren Geschichte, die besonders bei der Deutschen Bundesbahn, ganz anderes erwarten ließ. Denn auf ihren Gleisen sind sie in den Tod gefahren. Der Bund, das Land Berlin und dieses Unternehmen müssen das abscheuliche Ansinnen, diese Gedenkstätte abzureißen, schnellstens auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Wohin auch die Inschrift des Reichstages, in dem der Deutsche Bundestag heute tagt, schon lange hingehört. Nicht dem deutschen Volke wollen wir dort lesen, sondern den Wesen der Welt. Darum soll es gehen, darum soll Sorge getragen werden. Und nur darum kann es gehen, wenn von Wohl die Rede ist. Die Zeit, der von Rassismus, Herrenmenschendenken, Antiziganismus und Antisemitismus durchdrungenen Nationalstaaten, ist abgelaufen. Dafür werden wir selbst Sorge tragen, in unseren Kämpfen, in unserem Leben, in unserem Lieben, in allem, was wir tun, Tag und Nacht. Dieser Ort wird bleiben, kein Vergeben, kein Vergessen. Unser Schwur gilt heute und in Zukunft. Mittel für Bildungsprogramme gegen Antiziganismus zur Verfügung stehen. Wir wollen, dass unsere Erstsprache Romani in Schulen unterrichtet und als Fremdsprachleistung anerkannt wird. Damit der Bildungsstand der Minderheit effektiv erhöht wird, fordern wir Kontingente für Sinti und Roma an Ausbildungs- und Studienplätzen. Liebe Schwester, liebe Brüder, liebe Unterstützende, auch von euch fordern wir was. Wir fördern, dass ihr weiterhin mit uns kämpft für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Mit uns weiterhin diesen Weg geht und wir zeigen, dass wir zusammen stark sind. Vielen Dank. Opre, Romane, opre! So, bitte machen Sie bitte Abstand. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Am 8. April fand die Roma-Day-Parade statt. Ihr hört jetzt einen kurzen Auszug aus einer Rede einer Traumatherapeutin und das erklärt sich gleich von selbst. Und wollte kurz was zu Traumatisierungen der Roma- und Sinti-Community nach dem Zweiten Weltkrieg ansprechen. Die Ursachen und Spuren der Ausgrenzung und das kollektive Trauma des Nationalsozialismus prägen uns Menschen bis heute noch. Roma und Sinti werden immer noch aufgrund ihrer Ethnie marginalisiert, stigmatisiert und strukturell in Europa benachteiligt. Diese Wirkmechanismen prallen auf die Lebensrealitäten und Identitäten der Roma und Sinti ein. Sie sind dieser machtvollen, toxischen Gewalt ausgesetzt und fühlen sich hilflos, getriggert und ohnmächtig. Wichtig ist es, über traumatische Erlebnisse in der Familie und im Freundeskreis zu sprechen. Sichere Orte zu schaffen, sind in dieser Zeit besonders wichtig. Wir müssen anfangen, vererbte und übertragene Wunden zu erkennen, um sie individuell und kollektiv zu heilen. Dieser Prozess verlangt viel Kraft und es kann sehr schmerzvoll sein. Und wer das Bewusstsein und Privileg hat, therapeutische Hilfe zu suchen, es kann auch im Freundeskreis sein, sollte dies tun. Diese Schritte können von großer Bedeutung sein, ich spreche aus Erfahrung, im Freundeskreis, in meiner Familie, um die nächste Generation, die wir hier auch vertreten haben, vom Leid der vererbten Traumatisierungen zu befreien. Und es fängt auch heute besonders an. Hat gestern schon angefangen und wird auch morgen nicht aufhören. Es gibt ein Gedicht, den ich für unsere Geschwister der Roma und Sinti Community, für alle Roma und Sinti, die sich damit identifizieren können, geschrieben habe, mit meinem Partner. Es heißt, wenn es sich dreht. Dreh das Rad unserer Vorfahren, welches sich um die ganze Welt brachte. Wenn es sich dreht, spürst du ihre Energie durch deine Adern fließen. Dreh das Rad der Geschichte, welches unsere Kulturen immer am Leben hielt, obwohl man sie oft zu töten versuchte. Wenn es sich dreht, spürst du ihre Lebenskraft, die deine Hände zu Fäusten werden lässt. Dreh das Rad der Freundschaft und der Familie, welches uns zusammenbrachte. Wenn es sich dreht, spürst du Liebe, die sich warm um dein Herz legt, um es zu schützen. Wir drehen am Rad, deswegen sagen sie, wir wären verrückt. Doch drehen wir am Rad, bewegen wir uns weiter, Stück für Stück. Dankeschön. Opre Roma! Regelmäßigen Hörern und Hörern wird das Folgende vielleicht wie ein Flashback vorkommen, aber es ist aktuell und es hat sich schon wieder ereignet. Der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, seit 1981 für einen Mord inhaftiert, den er nicht begangen hat und in Wirklichkeit inhaftiert, weil er vielen Reichen und vor allen Dingen Polizeichef und Bürgermeister der Stadt Philadelphia ein Dorn im Auge war, ist schon wieder im Krankenhaus und ist schwer krank. Er wird operiert. Am vergangenen Montag sollte eine Herz-OP erfolgen. Wir hatten noch keine Informationen bekommen, was dabei rausgekommen ist. Er hat, das wurde ja schon vor einiger Zeit berichtet, Corona gehabt, Covid-19. Er hat schon seit langem eine Leberzirrhose, weil er anderthalb Jahre lang nicht behandelt wurde dagegen und eine Leberzirrhose davon getragen hat, obwohl die Hepatitis C, die er damals hatte, geheilt werden konnte. Jetzt hat er Congestive Heart Failure oder Herzinsuffizienz, wie das auf Deutsch heißt, und wird operiert oder wurde operiert. Wir hoffen, es geht ihm gut. In dieser Woche sind unheimlich viele Demonstrationen, nicht nur wegen seiner Notlage und dass er endlich freigelassen gehört, sondern auch, weil er am Wochenende, am 24. April, am Samstag, seinen 67. Geburtstag begeht. Das ist dann fast der 40., den er in Haft begehen muss. Und auch in Berlin wird es eine Kundgebung geben, und zwar in der Weisestraße ab 15 Uhr. Dort werden viele Initiativen sich vorstellen. Es wird nicht nur um Mumia Abu-Jamal gehen, sondern generell um Kämpfe gegen Knäste, in Solidarität mit Gefangenen, gegen Rassismus, aber auch gegen die Ausbeutung, sei es in Form von Arbeit oder den unsäglichen Mieten, die in dieser Stadt inzwischen aufgerufen werden. Also eine richtige Kiezkundgebung. Es gibt Infotische und zwischendurch treten auch einige Bands und Musikerinnen auf, allerdings alle unplugged und sehr kurze Auftritte. Also es wird kein Konzert, sondern mehr so ein paar kulturelle Beiträge dazwischen. Ich weiß, dass Mila spielt, ein, ja, in meinen Ohren sehr abgefahrener Musiker, der immer sehr originelle Beiträge hat. Esels Albtraum werden auftreten, die jodeln gegen rechts. Jock mit seiner Quetsche oder Ukulele oder ich weiß nicht, was er mitbringt, wird auftreten. Eine Band, formerly known as Milch, wird dort unplugged Rockmusik machen. Mal gucken, wie das klappt. Und einige weitere mehr. Ich weiß, dass Torgay, viele kennen ihn vielleicht vom Oranienplatz, damals besetzten Oranienplatz, der wird auftreten und für Mumia spielen. Gucken wir mal, was da sonst noch so passiert. Ab 15 Uhr geht's los, es ist für 3 oder 4 Stunden angesetzt. Hoffen wir, dass das Wetter mitspielt, sagt's allen Freundinnen und Freunden und Bekannten. Es gibt natürlich eine Webseite, wo ganz viele Infos dazu zu sehen sind, die heißt freiheit-für-mumia.de. Im Internet gibt es keine Umlaute, also sowas wie für wird dann UE geschrieben. Ich sage es nochmal, freiheit-für-mumia.de. Ja, wir denken, dass in den nächsten Tagen bestimmt noch weitere Informationen zu Mumia Abu-Jamal herauskommen werden, die wahrscheinlich sehr dringend sind und vielleicht auch weitere Proteste erforderlich machen, und empfehlen deswegen eben genannte Webseite oder auch hier die Berliner Webseite von mumia-hörbuch.de im Auge zu behalten oder auf ihren Social-Media-Kanälen diese Initiativen zu verfolgen, denn der Radiojournalist Mumia Abu-Jamal ist schwer krank, da gibt es nichts drum rumzureden, er muss freigelassen werden, genauso wie viele andere Gefangene ist er nicht mehr haftfähig. Und gleichzeitig gibt es extreme Rechte als auch sogenannte sozialdemokratisch-progressiv-reformerische Staatsanwälte wie Larry Krasner aus Philadelphia, der ja überall als das antirassistische Wunderkind dargestellt wird, die alles tun, damit er kein neues Verfahren kriegt und das möglichst lange in die Länge zu ziehen. Die Strategie dahinter scheint nur zu sein, Mumia im Knast sterben zu lassen, denn sie alle wissen, wenn ein neues Verfahren erstmal losgegangen ist, wird es ihnen sehr, sehr schwer fallen, diese jahrzehntelange Verurteilung und Inhaftierung von Mumia Abu-Jamal in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Und während sich die Weltöffentlichkeit überschlägt, nach Russland zu schauen, ist an Zynismus kaum noch zu überbieten, dass in den USA, die ja am lautesten gerade trommeln um den Fall Nawalny, so viele Menschen seit Jahrzehnten im Knast unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen und dem Tode nahe sind, so wie Leonard Peltier, wie Mumia Abu-Jamal oder die Bedrohung, die Julian Assange ausgesetzt ist, und so viele andere alte Black Panthers, zum Beispiel Sandiata Akoli oder der letzte Überlebende der Omaha 2 oder Veronze Bowers. Es gibt viele, viele Gefangene, die nach wie vor unter brutalsten Bedingungen in US-Gefängnissen seit Jahrzehnten leben müssen, schwer krank sind und nicht freigelassen werden. Und darüber schweigt die Weltöffentlichkeit, zumindest den Teil der Welt, in dem wir leben. Und in Russland wird zu Recht darauf hingewiesen, dass ein Gefangener, der schwer krank ist, nicht in Haft sein sollte. Aber naja. Wir wissen, dass es so ist, und deswegen wissen wir auch, warum wir so eine Sendung wie Radioaktiv Berlin machen. Aber ihr macht euch am besten selbst ein Bild. Wenn ihr zum Beispiel über die Gefangenen hören wollt, die ich gerade erwähnt habe, geht doch mal auf die Webseite mumia-hörbuch.de und klickt da auf den Button Postamt für Gefangene. Da gibt es wirklich viele Fälle, die dokumentiert sind in den USA. Macht euch selbst ein Bild, schreibt den Gefangenen vielleicht auch mal, verbreitet die Information weiter, denn Wissen ist Schutz und öffentliche Unterstützung in Form von Briefen oder Social-Media-Beiträgen ist auch immer Schutz für Gefangene. Also macht das einfach mal. Das ist das Mindeste, was wir für sie tun können. Und kommt zur Kundgebung am Samstag ab 15 Uhr an die Weisestraße in Neukölln. U-Bahnhof ist die Bodinstraße, also auf der Linie U8. Und dann dort vor den Stadtteilladen Lunte. Und das ist der Straßenabschnitt, in dem vor einigen Monaten, letzten Sommer auch, das Kneipenkollektiv Syndikat geräumt wurde. Also Leuten, die öfter in Neukölln sind, bestimmt vertraut, diese Gegend. Kommt einfach hin, beteiligt euch, schaut euch das an und genießt den Tag dort mit vielen anderen zusammen. Kiezkundgebung an Mumia Abu Jamals 67. Geburtstag. An dieser Stelle natürlich der obligatorische Hinweis: Tragt Masken, haltet Abstand und haltet auch andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung dazu an. Die Straße ist groß genug, also müssen sich Leute nicht drängen. Genau, achtet darauf, dass Corona keine der Teilnehmenden in irgendeiner Form gefährden kann, denn das wäre das Letzte, was irgendjemand will. Hi. Yo, peace, y'all, this is Rod Stars. Yeah, this is G1, together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know, free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. So, diese Sendung ist gleich zu Ende. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir auch einen Podcast haben und einen Blog. Und da könnt ihr das Ganze nochmal hören oder auch Freundinnen und Freunden weiterleiten oder in Social Media teilen, so wie euch beliebt. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole es nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Er ist jetzt auch wieder online. Es gab ja da Geschichten, dass die holländische oder welche Polizeien auch immer den Server beschlagnahmt haben, aber er läuft wieder. Also nochmal radioaktivberlin.nostate.net. Und ansonsten, wie immer in dieser Sendung, hat das letzte Wort der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal selbst mit einem Jingle, den er vor, ich glaube, in frühen 90ern aufgenommen hat. Und sobald er frei ist und nach Berlin kommt, werde ich ihn auf jeden Fall bitten, auch einen neuen Jingle für unsere Sendung aufzunehmen. Aber das sind Freuden, auf die wir wohl noch etwas warten müssen. Ansonsten macht's gut. Vielleicht sehen der ein oder die andere sich oder mich auf der Kundgebung für Mumia Abu Jamal am 24. August, diesen Samstag, in Berlin-Neukölln in der Weisestraße. Ansonsten bis in 2 Wochen. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.